Das jüdische Volk war es, das in den Völkern die Parteiung schuf. Das jüdische Volk ist es, das als Staat im Staate die öffentliche Meinung der Völker macht. Die Juden sind es, die in der Welt zu einer Verewigung des Unfriedens hetzen. Völker Europas, euer Erbfeind ist das Volk der Juden. Das deutsche Volk hat es gewagt, ihm die Stirne zu bieten. Es wird dafür sorgen, dass das Wissen vom jüdischen Weltfeind zum Wissen aller Völker werde. Die Erkenntnis muss und wird sich Bahn brechen, dass die Völker Frieden und Freiheit haben werden, wenn sich die Hände reichen zur Niederringung der Macht jenes Volkes, von dem schon Christus sagte, sein Vater sei der Teufel.